Herzlich willkommen in der Kulturkramkiste, meinem Blogcast rund um Kulturkram und allerlei aus meiner persönlichen Kramkiste. Was denn, gar kein Podcast? Ja, ihr habt das richtig verstanden. Ich mache keinen reinen Podcast mehr. Das hat für mich ganz praktische Gründe. Früher hatte ich die Website, mein Blog und noch zwei Podcast-Projekte. Das bedeutet, man muss relativ viele Seiten pflegen und deshalb habe ich das alles zusammengefasst. Ich mache jetzt also einen Blogcast. Das bedeutet, auf meiner Seite findet ihr sowohl Blogbeiträge als auch Podcasts. Es lohnt sich also auch, auf die Seite zu schauen und nicht nur den Podcast-Feed zu abonnieren. So, und was findet ihr denn nun in der Kulturkramkiste? Ich veröffentliche dort kurze Texte, Blogbeiträge, Kurzgeschichten, meine Gedichte, aber auch Fotos und natürlich meine Podcast-Folgen. Vielleicht kommen in Zukunft auch noch Video dazu, da muss ich aber erstmal schauen. Thematisch ist die Kulturkramkiste breit gefächert. Es gibt Themen rund um Kultur, um Geschichte, speziell Heimatgeschichte. Ich gewähre euch aber auch Einblicke in meine Familiengeschichte sowie in mein ganz persönliches kulturelles Leben. Es gibt aber auch Themen zu den Bereichen Forschen und Entdecken, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Momentan gibt es zwei verschiedene Podcast-Reihen. Das sind einmal die Kulturgeschichten und das Hörbuch. Neu hinzu kommt jetzt ein kleiner Personality-Podcast. Und ich nutze gleich die Möglichkeit heute, damit anzufangen. Der Ablauf für die heutige Folge, nach dieser kurzen kleinen Vorstellung, kommt erstmal eine ganz kurze Folge aus dem Hörbuch und dann widme ich mich dem heutigen Thema. Übrigens hatte ich vor einiger Zeit das Vergnügen, einen Gast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Und das war eigentlich eine ganz schöne Sache. Falls also irgendjemand da draußen Lust hat, mit mir zu plaudern oder mir eine besondere Geschichte zu erzählen, dann meldet euch bitte bei mir. Ludwig Uhland. Freie Kunst. Singe, wem Gesang gegeben in dem deutschen Dichterwald. Das ist Freude, das ist Leben, wenn's von allen Zweigen schallt. Nicht an wenig stolze Namen ist die Liederkunst gewandt. Ausgestreuet ist der Samen über alles deutsche Land. Deines vollen Herzens Triebe, gib sie keck im Klange frei. Säuselnd wandle deine Liebe, donnernd uns dein Zorn vorbei. Singst du nicht dein ganzes Leben, sing doch in der Jugend Drang, nur im Blütenmond erheben Nachtigallen ihren Sang. Kann man's nicht in Bücher binden, was die Stunden dir verleihen? Gib ein fliegend Blatt den Winden, muntre Jugend hascht es ein. Fahret wohl, geheime Kunden, Nekromantik, Alchemie. Formel hält uns nicht gebunden, unsere Kunst heißt Poesie. Heilig achten wir die Geister, aber Namen sind uns Dunst. Würdig ehren wir die Meister, aber frei ist uns die Kunst. Nicht in kalten Marmorsteinen, nicht in Tempeln dumpf und tot, in den frischen Eichenhainen webt und rauscht der deutsche Gott. Also als Kind bin ich in einem nicht gerade musikalischen Elternhaus aufgewachsen und meine ersten Gehversuche im Bereich Musik, da wurde mir von den Lehrern bestätigt, dass ich eigentlich völlig unmusikalisch bin. Nun muss ich aber dazu sagen, man sollte sich da nicht ins Boxhorn jagen lassen. Inzwischen bin ich eigentlich musikalisch ganz gut aktiv. Und heute möchte ich euch einfach ein bisschen was erzählen über meine Beziehung zur Musik. Fangen wir einfach mal an. Als Kind bin ich halt immer tanzend und singend durchs Haus gewirbelt. Ich habe wie jedes Kind, das in den 70er Jahren aufgewachsen ist, auch eine Triola gehabt und habe da ganz furchtbar drauf rumgeblasen oder getönt. Es war nicht unbedingt nett für die anderen Menschen. Und irgendwann hatten wir dann eine Musiklehrerin in der Schule und die spielte Akkordeon. Und ich war total begeistert und fasziniert. Und habe dann meine Eltern so lange genervt, bis sie eingewilligt haben, dass ich Akkordeon spielen lernen durfte. Also alles toll, ne? Instrument da, eine Lehrerin. Über den DDR-Zeiten gab es ja diesen Kulturbund, wo da verschiedene Angebote waren. Und dann bin ich halt dahin und habe mir halt gedacht, na gut, irgendwie wird das schon funktionieren. Ich muss dazu sagen, dass ich leider das Pech hatte, nicht unbedingt die perfekte Lehrerin zu finden. Ich konnte ja nur noch keine Noten und wusste so gar nicht so richtig, was ich da sollte. Es war schwierig und es hat sich halt dann herausgestellt, das wird nichts. Ich sah die Noten, ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte, ich wusste nicht, warum, wie, was und so weiter. Also habe ich nun ganz mühsam mich da abgeplagt mit diesem Akkordeon und habe nichts Gescheites zustande gebracht. Die Lehrerin bestellte irgendwann meine Mutter ein und meinte, das Kind hat absolut keinerlei Talent. Okay, nach einem Jahr war also Schluss. Ich konnte ein bisschen auf dem Akkordeon herumklimpern, ein paar Kinderlieder, aber eben weiter nichts. So, zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich auch da war ich halt noch nicht so ein gottloser Mensch, wie ich heute bin, sondern wir hatten ja auch noch die Kirchgemeinde und da gab es eine Kantorin, die hat zum Beispiel Blockflötengruppen angeboten. Und dann habe ich mir halt gedacht, na, wenn ich schon so dumm fürs Akkordeon bin, vielleicht könnte man es ja mal mit einer Blockflöte probieren. Und dann bin ich dort eingestiegen. Da hatten die Kinder schon angefangen. Es war also eine kleine Gruppe mit Kindern. Und dem einen Kind war dann die Mutti mit dabei. Die spielte auch Blockflöte. Und ich war ja auch schon ein bisschen älter. Also in der 8. Klasse. Ja, da fing ich halt an mit der kleinen C-Blockflöte. Stieg dann sofort auf die große Tenor-Blockflöte um. Und spielte erstmal Blockflöte. Unter anderem auch, weil ich damals den dringenden Berufswunsch Kinderdiakonin hatte. Und dafür war eben Musik eine Voraussetzung. Nun wurde ich dann dort eingeladen zu diesem Vorstellung, Gespräch bzw. eine Probe, wo wir getestet wurden, ob wir für den Beruf geeignet sind. Und die Kirchenmusiker dort, die waren natürlich der Meinung, das Kind kann ja überhaupt nicht singen. Ich bekam dann also eine Ablehnung, weil ich angeblich nicht singen könnte. Auf jeden Fall bin ich bei der Blockflöte erstmal dabei geblieben. Und wie das so im Leben ist, irgendwann muss man ja doch einen Beruf erlernen. Ich bin dann in eine andere Stadt für die Ausbildung. Ich bin dann für die Ausbildung in eine andere Stadt gegangen und war also in meiner Blockflötengruppe also heraus. Gut, Musik beschränkte sich dann im Prinzip aufs Musik hören. Da bin ich ja auch sehr breit gefächert und ich habe eine Weile lang dann keine Musik mehr gemacht. Später, nach der Wende, war ja dann auch die Option, sich beruflich wieder mal ein bisschen neu zu orientieren. Und ich kam halt auf die Idee, meinen alten Berufswunsch wiederbeleben zu lassen und bin dann in eine Ausbildung zur Erzieherin gegangen. da durfte man ja wieder Musik machen. Ich habe dann angefangen, erstmal wieder in die Blockflötengruppe einzusteigen, habe mich dann auf die Alt- und die Wachsblockflöte hauptsächlich gestützt und habe da erst einmal wieder Flöte gespielt. Nebenbei wurde ich dann gefragt, ob ich vielleicht im Jugendsingkreis mitmachen möchte. Ja, ich sagte, ich kann doch gar nicht singen. Und die Kantor meinte, nein, wir hören uns das erstmal an. Und sie meinte dann, na, so schlecht klingt das doch gar nicht. Und dann war ich in diesem Jugendsingkreis. Und da war eine Sängerin dabei, die war richtig top. Wo ich mir immer dachte, Mensch, und wie schlecht singst du denn? Nur diese alte Altstimme. Und ich wollte eigentlich auch so ein schöner, strahlend, heller Sopran sein. Aber ja, das geht halt leider nicht, wenn man halt von der Natur her eine Altstimmeveranlagung hat. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Und den habe ich auch sehr, sehr viele Jahre gemacht. Hatte eine ganz hervorragende Gesangspädagogin, die sich da um meine Stimme gekümmert hat. Am Ende habe ich also im Chor gesungen. Ich habe dann nach dem Weggang unserer Kantorin immer diesen Chor übernommen, also diesen kleinen Jugendlichenkreis. Wir haben natürlich geistliche Musik gemacht, hauptsächlich Choräle. Aber wir machten auch etwas Besonderes, nämlich den liturgischen Gesang. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das kennt. In einem Gottesdienst, da singt der meistens der Pfarrer die Liturgie und die Gemeinde antwortet dann. Und bei uns war das dann eben so, dass der Chor das übernommen hat. Und zusätzlich haben wir noch psalmodiert. Es gibt ja die Psalmen. Und das ist so ein bisschen eine ganz alte Musik, geht in Richtung Gregorianik. Da kommt das also her. Da gibt es diese neuen Psalmtöne und der ganze Text der Psalmen wird dann auf diese Töne intoniert. Das ist eine Art Sprechgesang, aber das kann sehr, sehr, sehr schön klingen. Und wir haben dann auch sehr viel Teilseegesänge gemacht. Und da war eigentlich immer eine schöne Ausgestaltung für den Gottesdienst. War musikalisch eben ein bisschen was anderes und mal ganz ehrlich, Pfarrer haben meistens keine schönen Stimmen und da war das eben viel besser, dass unser Jugendsingkreis das gesungen hat. Und der Gemeinde hat es eigentlich auch immer ganz gut gefallen. Nebenbei hatte ich dann durch die Erzieherausbildung auch noch angefangen, Gitarre zu spielen und dann wollte ich unbedingt noch Orgel lernen. So, ich hatte ja ein Keyboard zu Hause, wo ich immer so ein bisschen mich so vor mich hingeklimpert habe. Und die Kantorin hatte mir dann erstmal gesagt, okay, machen wir erstmal Klavierunterricht. Und dann war es nach dem Gottesdienst meistens, haben wir uns dann hingesetzt und dann sagte, ja, können wir auch gleich an der Orgel bleiben. Und dann habe ich halt angefangen, Orgel zu lernen. Das war eigentlich auch ein ganz interessantes Instrument. Für unsere Kantorin habe ich dann auch, also war ich dann auch Registrantin bei so einer Orgel. Das wisst ihr ja sicher. Da gibt es ganz viele kleine Knöpfchen, die muss man da drücken und dann werden da bestimmte Orgelpfeifen zugeschaltet zu der Stimmlage. Das ist dann ans Manual oder ans Pedal gekoppelt, weil eine Orgel sind ja nicht nur einmal eine Klaviatur, sondern das sind ja meistens 2 bis 3. Und unten hat man ja noch das Pedal. Das ist ja nicht wie beim Klavier plus so 2 Reihen, sondern da ist richtig wie eine Klaviatur, nur dass man die mit den Füßen betätigt. Das ist gar nicht so einfach. Also Orgel spielen bedeutet, man muss mit beiden Händen spielen und mit den Füßen. Und wir haben damals eigentlich sehr, sehr viel Musik gemacht. Ich habe dann auch mal im Gottesdienst gespielt, aber ganz einfache Sachen. So richtig talentiert für Tasteninstrumente bin ich gleich doch nicht, weil ich dann mich doch hauptsächlich auf die Blockflöte konzentriert habe und natürlich den Gesang. Ja, das war dann erst mal eine Weile, dass ich das neben meiner Ausbildung gemacht habe. Und dann habe ich eben, als die Kantorin gegangen ist, als er die Stelle gewechselt hat, hatte ich eben den Jugendsingkreis als Jugendsingkreisleiterin übernommen und auch noch die Blockflötengruppen und habe also auch versucht, den Kindern Blockflöte beizubringen. Und glaubt mir, das ist manchmal etwas sehr stressig, wenn ihr schon mal mit Kindern zu tun hattet, die gerade anfangen, Blockflöte zu lernen. Ja, habt ihr Oropax dabei. Gut. Das habe ich eine Weile gemacht, dann hat es bestimmt persönliche Differenzen da gegeben. Ich bin dann auch aus der Kirchgemeinde rausgegangen. Also es hat da, also das ist ein Thema für eine andere Folge. Da erzähle ich gleich mal über diese Themen mehr. Auf jeden Fall war ich dann erstmal aus der Musik, aus der Kirchenmusik heraus. Ja, was machst du denn nur? Ich hatte ja noch den Gesangsunterricht in der Musikschule. Da habe ich erstmal weitergemacht und habe dann nebenbei angefangen, noch Blockflöte als Unterrichtsfach zu belegen. Und der Lehrer meinte, ja, ist ja schon ganz gut was vorhanden, aber da können wir doch viel machen. Ich war ja nun gewöhnt, in einem Ensemble zu spielen. Und wenn man dann plötzlich dasteht und so ein Solo spielen, das ist ja was ganz anderes. Im Moment spiele ich immer noch mit meinem Flötenlehrer gemeinsam, jede Woche einmal gehe ich zum Unterricht, aber das ist jetzt kein Unterricht mehr in dem Sinne, dass ich was lernen muss, weil ich kann ja Blockflöte spielen. Wir suchen uns einfach schöne Musikwerke heraus, die uns gefallen, und dann spielen wir halt dort jede Woche unsere kleinen Duette. Das ist eine schöne Sache, das macht Spaß, und ich denke mal, solange mein Lehrer noch berufstätig ist, weil bei ihm geht es auch langsam in den Ruhestand, werde ich das auch noch ausnutzen. Gesangsunterricht habe ich derzeit leider keinen mehr, weil meine Gesangslehrerin in ihren wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Und das heißt, ich singe also nur noch so ein bisschen für mich zu Hause. Aber ich will mal zurückkommen aus der damaligen Zeit, als ich da noch aktiv war. Wir haben also auch die Konzerte gesungen. Und ich hatte auch mal die Gelegenheit, in einer Oper zu singen. Also wir hatten eine kleine Schuloper. Das war der Arzt auf dem Marktplatz. Das wurde komponiert von einem ehemaligen Schulleiter der riesigen Musikschule. Und das war also ein Stück, das so aus den 50er, 60ern, also schon ein bisschen älter. Das wurde halt also damals in den 2000ern nochmal aufgelegt. Und da haben wir halt diese Oper aufgeführt. Das war eine ganz tolle Sache. Da war die komplette Musikschule eingespannt. Richtig mit Orchester, Chor, Solisten. Es gab sogar eine kleine Ballettgruppe, die da eine Tanzeinlage gegeben hat. Ich habe damals im Ensemble gesungen und durfte eine kleine Sprechrolle einnehmen. Und das war eine ganz tolle Erfahrung. War sozusagen mein erstes Mal, auf einer Bühne zu stehen und auf einer Bühne zu agieren. Und das Publikum, das ist schon... Ja, man ist da ein bisschen aufgeregt und ja, war aber eine tolle Erfahrung. Später hatten wir dann nochmal eine Art Konzert mit Szenenspiel. Das war eine Sache, die bei uns gerne mal in den Familienveranstaltungen gemacht wurde. Zu bestimmten Themen. Meistens war das verbunden mit unserem Schloss und Schlossmuseum. Und da ja, Orgel von der Schlosskirche. Da hatten wir zum Beispiel mal den Johann Ludwig Krebs, einen Komponisten aus der Barockzeit, einen Bachschüler, der in Altenburg da eine besondere Bedeutung hatte. Da haben wir szenische Spiele gemacht und einmal auch haben wir uns ein Jubiläum gewidmet. Da war der Herr Mozart aktuell und da habe ich die Mutter von Mozart gespielt. Das war auch eine schöne Erfahrung. So, was mache ich denn heute noch musikalisch? Also ich spiele Flöte noch und singe ab und zu für mich. Habe verschiedene Sachen ausprobiert. Also bei der Blockflöte spiele ich im Prinzip alles, von der Sopran bis zur Bassflöte. Die ist eine Bassflöte, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine richtig große Flöte. Nicht mit der kleinen Kinderflöte, die man sonst so kennt, zu vergleichen. Hat auch Klappen. Ist also ein bisschen Metall dran. Sowas kennt ihr vielleicht von der Klarinette. Das ist schon ein beeindruckendes Instrument, das auch sehr viel Luft braucht. Und ich spielte relativ selten, weil es doch etwas anstrengend ist. Heute spiele ich hauptsächlich Sopran und Altflöte. Dann natürlich hauptsächlich den Bereich Barock. Händel, Telemann, das ist so das Wesentliche. Vom Sängerischen, na, da habe ich eigentlich ein sehr breit gefächertes Repertoire. Das geht von alten Meistern, Barock, Händel, Opern, gehören da auch mit dazu. Über Klassik, Romantik, ja, das Schubert, Brahms, Schumann, kennt das sicher alles. Bis hin zu Chansons und vor allem Schlager der 20er bis 40er Jahre. Das ist nochmal so ein besonderes Thema, Tonfilmschlager. Da denke ich, werde ich auch mal bei Gelegenheit eine extra Folge dazu machen, weil das doch sehr breit gefächert ist. Ja, was mache ich denn außer Musik selber machen? Ich höre noch sehr viel Musik und da bin ich auch sehr breit gefächert. Da gehört natürlich das dazu, was ich selber an Musik mache. Also vom Barock bis hin zur Klassik, Romantik und eben auch Chanson. Auch gute alte DDR-Musik. Da haben wir den DDR-Rock. Das ist ja auch ein besonderes Kapitel, was irgendwie zur Geschichte von uns Ossis gehört. Die Musik, die nach der Wende einfach mal so, hören wir jetzt erstmal nicht mehr. Aber es ist, man merkt es doch nach einer Zeit, dass einen das irgendwo in der Jugend geprägt hat. Wenn ich die Musik heute höre, ja, ich verstehe eigentlich das viel besser aus der heutigen Sicht als damals, wo man halt, ja, nach der Wende, man wollte halt das, was fremd war. Aber heute kommt man doch ganz gerne mal wieder auf die guten alten Sachen zurück. Wie bin ich denn in der Zeit? Ja, ein paar Minütchen habe ich ja noch. Gut. Also das war jetzt einmal ein bisschen was zur Musik. Zum Bereich Musikpädagogik möchte ich mal noch sagen. Es gibt gute Musiker, die müssen aber nicht unbedingt gute Musikpädagogen sein. Das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Und wenn man das Glück hat, gute Musikpädagogen zu finden, das ist Gold wert. Wenn man als Kind oder Jugendlicher ein Instrument lernen möchte oder den Umgang mit seiner eigenen Stimme, ein guter Musikpädagoge, das ist einfach wichtig. Nicht nur, dass man selber viel übt, lernt, es muss auch jemand da sein, der einen anleitet, der einen Tipps, Hilfe und Unterstützung gibt. Und inzwischen bin ich eigentlich auch in der Musiktheorie ganz fit. Habe ja selber auch Kinder versucht, etwas beizubringen. Ja, das war eigentlich das Wichtigste, was ich so erzählen wollte zum Thema Musik. Wenn irgendjemand Fragen hat, etwas wissen möchte, kann er ja gerne dann auf meiner Website, gibt es Kontaktmöglichkeiten, dann meldet euch einfach. Und dann hoffe ich, wir hören uns irgendwann wieder. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Sehr schön. Ja, danke schön. Ja. Also ich glaube, mit der Musikpädagogik ist es so, wenn es jemand wirklich gelernt hat von einem Pädagogen, dann kann das auch gut weitergeben. Wenn man es autodidaktisch zu Hause lernt, dann kann man es auch schlecht weitergeben. Die Erfahrung habe ich also gemacht. Ja, das stimmt. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich mag ja die Personal Podcasts sehr gerne, wenn Leute über sich erzählen und was sie so treiben und machen. Ich liebe es. Ja, sehr, sehr, sehr, sehr schön. Richtig, richtig toll. Da hoffe ich, dass der ein oder andere den Weg auf deine Homepage findet. Und du hast ja gesagt, man kann auch mit dir zusammen gerne mal was machen, wenn ich das richtig verstehe. Ja, wer möchte, kann sich gerne bei mir melden. Ja, ich mache allerdings keinen Lava-Podcast. Das geht dann immer um ein Thema. Ja, das ist mir schon bewusst. Ich glaube, dass wer auf deine Seite kommt, der sieht das auch relativ schnell, worum es geht, wenn ich das richtig weiß. Ja, vielen Dank, dass du hier bei uns zu Besuch warst. mich sehr gefreut. Ich bedanke mich, dass ich schön, dass es mit der Technik noch geklappt hat jetzt auf dem letzten Jahr. Das ist wobei ich muss noch was sagen, das ist natürlich jetzt hier ein Teamspeak und für euch ist es ja auch was Neues jetzt, dieses Podcasten hier so live und dass das natürlich dann jetzt nicht so klingt, wie wenn man es direkt zu Hause auf Band aufnimmt, so, oder das ist auch Band klar. Gesagt. Ja, genau. Hey. Der Bob ist noch oldschool. Dem Frank zuliebe, das ist natürlich klar und von daher, du hast das wirklich toll gemacht. Super, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Danke. Ja, ich hab vielleicht leider im nächsten Jahr wieder. Ja, habe leider keinen Applaus zum Einspielen, aber. Hey! Dann wünsche ich euch noch viel Spaß heute Nachmittag. Ja, danke schön.